Auch unsere Kriegsanleihen sind ein Teil des Kampfes, der über unseres Volkes Zukunft entscheidet und dessen Schlachten ebenso mit der Arbeit und der Wirtschaftskraft wie mit den Waffen geschlagen werden. Auch sie gehören zu den Entscheidungstaten und Entscheidungsstunden der Geschichte, die in diesen Jahren des Völkerringens sich aneinanderreihen. Es gilt, das Erbe zu sichern, das unsere Großväter vor 100, unsere Väter vor fast 50 Jahren uns erstritten haben. Es gilt aber auch das Vermächtnis der Hunderttausende unserer Söhne und Brüder, der Besten unseres Volkes, die nicht mehr zurückkehren, zu erfüllen, um das zu vollenden und zu sichern, wofür sie ihr Leben gelassen haben, Deutschlands Leben und Zukunft, Deutschlands Größe und freie Entwicklung. Und wir wollen des Dichters Wort eingedenk bleiben, nimmer soll das ihr vergossen, euer Blut umsonst geflossen, nimmer soll's vergessen sein. Es gilt, deutsches Wesen und deutsche Gesittung gegen allen Hass einer feindlichen Welt zu behaupten. Es gilt, den neidgeborenen Plan unserer Feinde zu zerschlagen, zu verhüten, dass unser herrliches, nach jahrhundertelanger Not endlich zur politischen Großmacht geeint ist, zu wundervoller Höhe emporgestiegen ist, dieses tatenfrohe, in friedlicher Arbeit ringende, mitten in der Weltwirtschaft stehende Volk wieder zurücksinke, wohin unsere Feinde es haben wollen, zu dem leidhaften Weltbürgertum versunkener, trauriger Jahrhunderte, mit dem Elend der Kleinherrschaft und des armen Binnenlandes, das seinen Volksreichtum nicht ernähren konnte und viele Millionen seiner Söhne deshalb aussenden musste in die Fremde. Nur ein Sieg in diesem Kampf kann uns das geben und uns endgültig die Stellung sichern, die fast ein halbes Jahrhundert friedsamer Arbeit und politischen Zusammenhaltens uns errungen hat. Aber dieser Sieg kann nur errungen werden, wenn die gesamte deutsche Kraft dabei eingesetzt wird. Rastlos und restlos, daheim wie draußen, die Kraft der Waffen wie der deutschen Arbeit und ihres ganzen reichen Ertrages. Und in diesem Kampfe darf keiner fehlen, ob er Waffen trägt oder den Arbeitskopf. Und dazu hält sich jeder in seinem großen oder kleinen Wirkungskreise, dass die Herzen heiß werden und die Augen klar, dass sie erkennen, worum es sich handelt und warum keiner zurückbleiben darf. Der Endkampf steht gut für uns. Die deutsche Wirtschaftsarbeit steht unerschüttert. Die Kraft ist da. Und wir dürfen auch in dieser siebenten Schlacht der Heimat des Sieges und des herzerhebenden Erfolges gewiss sein. Und darum, meine Herren, wie unser Kaiser in Riga seinen Truppen zurief, frisch an den Feind, mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen zum Siege über alle Feinde Deutschlands, so mag es auch für unsere siebente Kriegsanleihe gelten und hinaus höhnen ins Land. Mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen helft kämpfen und siegen, zeichnet Kriegsanleihe.